Du hast sie geliebt, doch diese Schlampe hat dein Vertrauen missbraucht. Und du hast uns geglaubt, hast dir alles von dir anvertraut. Immer wenn sie alleine unterwegs war, hat sie mit einem anderen gefickt. Sie hat dich belogen, für ihn hat sie sich ausgezogen, wenn du ficken wolltest. Hatte sie Migräne. Du hast versucht, den Mund zu verpacken für sein Geschenkspapier. Doch immer wenn sie unterwegs war, trug sie einen Minirock und Minirock heißt offene Tür. Allein bist du zu Hause gesessen und hast noch nichts dabei gedacht, was sie unterwegs eigentlich so macht, bis du sie eines Tages erwischt hast und sie dir dein Herz gebrochen hat. Nicht mal kannst vertrauen. Du hättest nie gedacht, dass deine Freundin so ist und dass sie sich dann vergisst, wenn ein Fremder ihren Schwanz unter die Nase hält, dass sie sich so wie eine Nutte verhält. Das hättest du nie gedacht. Am liebsten hättest du beide umgebracht. Aber Minirock heißt offene Tür. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Dein Himmel in deiner Seele zusammen. Dein Geschenkspapier. Doch es war verschwendete Zeit, weil sie im Endeffekt mit dem Finger auf dich zeigt. Alleine bist du zu Hause gesessen, da hat sie dich vergessen. Ein Fremder hielt dir einen Schwanz unter die Nase und sie hat sich vergessen. Scheiß auf diese Schlampe, sie hat dich nicht verdient. Thank you.